عليه وصحبه أجمعين. أما بعد, meine geehrten Geschwister, die Liebe, die Ehe kann etwas Wundervolles sein, wenn sie auf die richtigen Säulen aufgebaut ist. Respekt, Barmherzigkeit, Liebe. Wenn eine Ehe auf diese drei Säulen aufgebaut ist, dann wird sie erfolgreich sein. Und sie sollte auf diese drei Säulen aufgebaut sein. Und ich möchte hier auf das Zwischenmenschliche anspielen. Denn natürlich, die Religion kommt an der ersten Stelle. Aber danach das Zwischenmenschliche zwischen Mann und Frau ist sehr, sehr wichtig. Deswegen Respekt, Barmherzigkeit und Liebe. Respekt, meine lieben Geschwister, sollte jeder Mensch bekommen. Einfach nur, weil er ein Mensch ist. Die einen bekommen mehr oder verdienen mehr für das, was sie leisten, für das, was sie tun. Und in einer Ehe ist gegenseitiger Respekt eine der wichtigsten Grundlagen, wenn nicht sogar die wichtigste Grundlage, auf die man aufbauen kann. Denn durch sie kommt die Barmherzigkeit und die Liebe. Und wenn der Respekt verloren geht, dann ist es nicht mehr weit, dass die Barmherzigkeit und die Liebe verfällt. Ich habe mal gehört in einem Vortrag, wie einer sagte, in einer Ehe braucht der Mann Respekt und die Frau Liebe. Da muss ich widersprechen. Beide brauchen Respekt und beide brauchen diese Liebe. Und Respekt, meine lieben Geschwister, bedeutet auch Anerkennung in der Ehe. Es ist das, ich sehe dich in einer Ehe. Die Dinge, die der Partner für dich tut, die Sachen, die dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin für dich tun, sie wahrzunehmen, sie zu schätzen und sie dafür anzuerkennen. Besonders diese Dinge, die der Partner für dich tut, die deine Partnerin für dich tut. Diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Und keiner behandelte seine Ehefrau mit mehr Respekt als unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, so wie er sagte, Khayrukum, Khayrukum li ahli, wa ana Khayrukum li ahli. Er sagte, der Beste von euch ist jener, der am besten zu seiner Familie ist. Und ich bin der Beste zu meiner Familie. Er will damit dir sagen, sei am besten zu deiner Familie, dann bist du so wie ich. In einer anderen Überlieferung sagt er, der Gläubige mit dem vollständigsten Iman ist jener mit dem besten Charakter. Und dann sagt er, und der Beste von euch ist jener, der am besten zu seiner Frau ist. Und dies gilt natürlich auch für die Frauen, dass die Frauen auch am besten zu ihren Männern sind. Ne? Ist auch wichtig. Barmherzigkeit, meine lieben Geschwister, ist ein anderes Wort für Mitleid. Nur für eine Person, die du kennst, die du magst, die du liebst. Deswegen leidest du mit ihr mit, fühlst du mit ihr mit. Und sie ist der zweite Baustein der Ehe und der Weg zur Liebe. Sie macht das, dass man gegenseitig nachsichtig ist. Dass man nachsichtig mit seinem Partner ist, über die Fehler der Partner hinwegschaut, dass man des Öfteren ein Auge zudrückt und nicht bei jeder Kleinigkeit oder nicht jede Kleinigkeit gleich anprangert, dass man für seinen Ehepartner, seine Ehepartnerin eine Ausrede findet. Wenn andere Geschwister, wenn unsere Brüder und unsere Schwestern im Islam das Recht haben, dass wir für sie eine Ausrede suchen, wenn wir etwas bei ihnen finden, was wir nicht gutheißen, dann hat unser Ehepartner, unsere Ehepartner hat am meisten Anrecht, dass wir für sie die Ausrede suchen. Und meine lieben Geschwister, die Barmherzigkeit in einer Ehe ist auch das, ich denke an dich. Ich denke an dich. Das kann in jeder Situation möglich sein. Wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, dann nimmst du eine Lieblingsschokolade für deine Frau oder für deinen Mann mit und somit zeigst du, dass du an sie denkst. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit in eine Ehe, liebe Geschwister, ist auch das Aufeinanderzugehen und das Versuchen, voneinander sich gegenseitig zu verstehen. Aber bedenke, meine lieben Geschwister, bedenkt, meine lieben Geschwister, dass ihr unterschiedlich erzogen wurdet. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele bedenken das nicht. Bedenkt, dass ihr unterschiedlich erzogen wurdet. Unterschiedliche Denkweisen habt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagt. Unterschiedliche Vorstellungen, Sichtweisen oder sogar Prinzipien habt oder haben könnt. Bedenkt das. Denn wer dies bedenkt, ist nachsichtig und barmherzig. Und subhanallah, denkt nicht, dass diese Sache etwas Schlechtes ist. Ganz im Gegenteil, sie ist etwas sehr, sehr Gutes. Denn nur dadurch vervollständigt ihr euch. Und ihr vervollständigt euren Dien, euren Glauben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Heirat die Hälfte der Religion ist. Und was ist die andere Hälfte? Das bist du mit deinen Taten. Aber erst durch die Heirat werdet ihr vollständig. Auch wenn wir Menschen sind, die Fehler machen. Auch wenn wir Menschen sind, die etwas falsch machen. Aber die Besten von denen sind, die, wenn sie etwas falsch machen, um Vergebung bitten und daraus lernen. Deswegen seid barmherzig zueinander. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Irhamu man fil ardi, irhamukum man fil sama. Er hat gesagt, seid barmherzig zu denen, die auf der Erde sind. Also zu allen Menschen, nicht nur zu den Muslimen, zu allen Menschen. Auf dass euch derjenige, der im Himmel ist, barmherzig zu euch ist. Also wenn wir barmherzig sein sollen zu den Menschen allgemein, wie ist es dann die Barmherzigkeit zwischen Mann und Frau? Die sollte noch mehr sein, noch stärker sein. Subhanallah. Meine lieben Geschwister, die Liebe. Die Liebe ist die Spitze des Eisberges. Sowohl das Verliebtsein am Anfang, sowie die wahre, feste Liebe, die durch die Jahre entsteht, mit der man gemeinsam alles durchstehen kann. Und genau diese Liebe kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. So wie Allah subhanahu wa ta'ala der Liebevolle sagt im Koran, er sagt, um zu seinen Zeichen gehört, dass er aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat. Das heißt, für euch die passende Frau, für euch die passenden Partner erschaffen hat, damit ihr Ruhe bei ihnen findet. Damit du Mann Ruhe bei ihr findest, damit du Frau Ruhe bei ihm findest. Und jetzt, und er machte zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit macht. Subhanallah. Deswegen, meine liebenden Ehepartner, seid zueinander wie Kleider. So wie Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt. Er sagt, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Ihr seid, oder sie sind Kleider für euch und ihr seid Kleider für sie. Und die Gelehrten haben zwei Meinungen bezüglich dessen. Erstens, Kleider bedeutet Ruhe. Das heißt, wie wir gerade eben schon erwähnt haben. Das heißt, ihr seid eine Ruhe für sie und sie sind eine Ruhe, ist eine Ruhe für euch. Und das ist eine schöne Angelegenheit. Und die zweite Meinung ist, ein Schutz füreinander. Dass der Mann beschützt seine Frau und die Frau beschützt ihren Mann. Sie bewahren die Geheimnisse voneinander. Sie verdecken die Fehler voneinander. Wie ein Kleid. Ein Kleid verdeckt dich. Sie bedeckt deine Aura. Sie bedeckt deine Fehler, die du vielleicht am Körper hast. Und so ist auch ein Kleid. So ist auch dein Ehepartner, deine Ehefrau. Dass ihr gegenseitig euch bedeckt. Dass ihr gegenseitig euch helft. Diese Fehler versteckt vor anderen. Und beide Meinungen zusammen ergeben inshallah ta'ala etwas sehr, sehr Schönes. Deswegen, meine lieben Geschwister, deswegen sind in einer Ehe diese drei Dinge sehr, sehr wichtig. Respekt, Barmherzigkeit und Liebe. Und diese Sachen sollten wir auch bedenken. Und zuletzt, meine lieben Geschwister, inshallah ta'ala, damit es nicht so lang wird, abschließend, man sagt ja hier im deutschen Raum, Liebe geht durch den Magen. Deswegen, inshallah ta'ala, lassen wir euch nicht lange warten und gehen zum Essen, inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahu bihamdika, inshallah, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum, wa barakallahu fikum.